sich himmlisch an, dass ich so leben kann im Traumpalast. Das nenn ich kreativ, wie du die Wahrheit biegst, bis sie dir passt. Auch wenn's wieder nur ein paar Sprüche sind, ja, ich mag dich, wie du bist. Siehst mich magisch an, dass ich's nicht fassen kann. Me.